Paketlösungen. Wenn man den Verhandlungsgegenstand in kleine Pakete aufteilen kann, um zur Lösung zu kommen, dann geht es auch umgekehrt. Sie schnüren also ein möglichst großes Paket, damit Sie in größerem Maßstab Konzessionen austauschen können. Gibt es zum Beispiel andere Abteilungen oder Betriebsteile, für die Ihre Leistung oder eine andere Leistung Ihres Unternehmens auch benötigt wird? Dann kann dadurch das Volumen des Geschäfts vergrößert werden. Das macht es Ihnen vielleicht einfacher, Preiszugeständnisse zu machen. Können Sie Tauschgeschäfte machen? Gibt es Leistungen, die Sie austauschen können? Da kann sowohl Ware gegen Dienstleistung als auch Ware gegen Ware oder Dienstleistung gegen Dienstleistung getauscht werden. Damit kommen wir zum letzten der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Ihre Verhandlungen, der Umgang mit Widerständen und Einwänden. In Verhandlungen begegnen uns die unterschiedlichsten Widerstände. Dafür kann es durchaus rationale Gründe geben. Vielleicht hat Ihr Gesprächspartner einfach das Angebot und damit Ihre Leistung noch nicht wirklich verstanden. Häufiger wird es jedoch emotionale Gründe haben. Sie waren zu schnell und Ihre Gesprächspartnerin fühlt sich überfahren. Oder es sind Spannungen aufgetaucht, die nicht beseitigt wurden. Vielleicht sind Sie Ihrem Verhandlungspartner auf den Schlips getreten. Oder es sind kulturelle Ungeschicklichkeiten passiert. Möglicherweise haben Sie zu viel Druck aufgebaut, um zum Abschluss zu kommen. Oder Ihr Verhandlungspartner ist ein langsamer und zögerlicher Entscheider. Oder Ihre Verhandlungspartnerin hat einfach Angst vor dem Abschluss. Vielleicht gibt es kein Win-Win. Oder Sie sind nicht im Rapport. Und oft sagt Ihr Verhandlungspartner nicht direkt, worum es geht, sondern lenkt ab. Zum Beispiel mit dem Einwand, das ist zu teuer. Wie gehen wir mit solchen Einwänden um? Für den Umgang mit Widerständen und Einwänden gilt folgende Grundregel Nummer 1. Entspannen Sie sich. Wenden Sie die folgenden Tipps konsequent an, wenn der Einwand auftaucht und nach Anwenden des ersten Tipps nicht verschwindet. Zunächst überprüfen Sie die Beziehung. Sind Sie im Rapport? Haben Sie etwas gesagt oder getan, das Ihren Verhandlungspartner verletzt hat? Wenn nein, beim ersten Mal, ignorieren Sie den Einwand. Beim ersten Auftauchen ignorieren Sie den Einwand am besten. Nehmen Sie ihn zur Kenntnis und machen Sie da weiter, wo Sie gerade waren. Viel zu leicht lassen wir uns von Zwischenbemerkungen aus der Spur bringen. Und schnell haben wir dann ein Gefecht um einen Einwand, der dem Gesprächspartner nur mal so durch den Kopf gegangen ist und einen Ausgang gefunden hat. Also, ob das auch bei uns funktioniert? Schauen Sie, ich habe mir Folgendes überlegt. Das ist ja doch eine Menge Geld. Stimmt, wenn ich Ihnen das mal in die Hand geben darf? Sie haben gar keine Erfahrung in unserer Branche. Ich zeige Ihnen nachher noch einige Fallbeispiele. Ein echter Einwand wird später wieder auftauchen. Der größere Teil hat sich damit jedoch erledigt. Dann finden Sie den Grund hinter dem Einwand. Meist ist der Einwand nicht der wirkliche Grund für die geäußerte Ablehnung, sondern ein Vorwand, der etwas verbirgt. Das muss Ihre Gesprächspartnerin noch nicht einmal selbst bewusst sein. Wenn der Einwand ein zweites Mal auftaucht, nehmen Sie ihn freundlich und gelassen an und überlegen Sie, was wohl dahinter stecken könnte. Nehmen wir den Klassiker. Zu teuer. Gehaltsforderung zu hoch, Honorar zu hoch, was auch immer. Was kann das bedeuten? Ich gebe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele. Denken Sie das dann weiter, was Ihnen noch dazu einfällt. Das kann ich mir nicht leisten. Das ist es mir nicht wert. Das will ich mir nicht leisten. Ich habe Angst, mich zu entscheiden. Ich mag dich nicht. Mach es billiger. Ich bin woanders im Wort. Ich habe mich längst entschieden. Gegen dich. Ich habe es nicht verstanden. Ich will mich nicht festlegen. Ihre Einwandbehandlung kann nur dann funktionieren, wenn Sie auf den wahren Grund eingehen. Die nächste Regel: Erkennen Sie die derzeitige Position oder die Gefühle Ihres Gesprächspartners an, ohne ihm Recht zu geben. Mit Sätzen wie »Ich kann nachvollziehen, dass«, »Ich erkenne an, dass«, »Ich höre da deutliche Verärgerung aus Ihrer Stimme«, »Ich sehe, dass Sie unzufrieden sind«, »Der Preis ist für Sie wichtig, das kann ich gut verstehen«. Und dann gehen Sie der Sache auf den Grund. Stellen Sie geschlossene Fragen, um schnell den wirklichen Grund für den Einwand zu erfahren. Ist der Preis denn der einzige Stolperstein? Wenn wir diesen Punkt lösen, können wir dann den Vertrag schließen? Benötigen Sie noch weitere Informationen, um zu entscheiden? Wollen Sie denn heute entscheiden? Können Sie das alleine durchziehen? Der nächste Punkt zum Thema Einwandbehandlung: Paraphrasieren Sie sinnvoll. Achten Sie darauf, in welcher Verpackung der Einwand daherkommt. Gerade bei Einwänden kann es den entscheidenden Unterschied ausmachen, den gerade aktiven Sinneskanal zu adressieren. Wenn Ihr Verhandlungspartner einwendet, das schmeckt mir gar nicht, dann verweisen Sie besser nicht auf Ihr Angebot und sagen, schauen Sie, hier habe ich das genau aufgegliedert, sondern fragen Sie nach, was genau schmeckt Ihnen denn nicht? Weitere Beispiele dafür. Das klingt für mich nach einer ziemlich einseitigen Lastenverteilung. Wo genau haben Sie das herausgehört? Das sieht mir nicht nach einer guten Lösung aus. Wo sehen Sie konkret noch Besprechungsbedarf? Das riecht nach einer Menge Arbeit. Woran machen Sie das denn fest? Das ist ein Sonderfall. Hier wechsle ich vom olfaktorischen, dem Riechkanal, in den kinästhetischen Kanal, da Geruch, Geschmack und Tasten in einem Lernkanal zusammenlaufen und von daher ein Wechsel funktioniert. Als nächstes qualifizieren Sie den Einwand. Was genau wird von Ihrer Verhandlungspartnerin abgelehnt? Ist es das Gesamtpaket, Sie als Person oder nur der Einzelaspekt? Oder geht es gar nicht um den Verhandlungsgegenstand, sondern um Ihr Gegenüber? Fehlt das Mandat zum Abschluss? Ist es Entscheidungsangst? Und dann beantworten Sie den wirklichen Einwand. Wenn Sie jetzt wissen, worum es eigentlich geht, dann beantworten Sie genau diesen Punkt. Wenn es um die Beziehung oder Gefühle geht, hilft Ihnen die beste Produktpräsentation nichts. Lassen Sie sich auf die Gefühlsebene ein. Nur so werden Sie die Klippe umschiffen. Und ein letzter Tipp zum Thema Umgang mit Einwänden und Widerständen: Reframing. Mit dieser Technik geben Sie dem Gesagten eine andere Bedeutung oder Sie stellen einen neuen Bezug her. Einige Beispiele dazu. Ihr Honorar ist aber ziemlich hoch. Antworten Sie: Verglichen mit? Oder: Wenn Sie es mit einem Klavierlehrer vergleichen? Oder: Müssen Sie unbedingt fliegen? Das ist so teuer. Wenn Sie mir den Tag bezahlen, fahre ich Zug. Mit dieser Technik des Reframings hebeln Sie sehr schnell Widerstände aus und kommen in völlig neue Lösungsschienen. Auch das Thema Einwandbehandlung und Umgang mit Widerständen üben wir im Workshop. Ich freue mich darauf, Sie dort begrüßen zu können. Dann brauchen wir jetzt noch ein paar echte Techniken für den Abschluss. Alle Einwände beantwortet. Jetzt ist es endgültig Zeit, den Abschluss einzuleiten und den Vertrag zu schließen. Nein? Was lässt Sie zögern? Der aktive Abschluss ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Sie erinnern sich noch, welches die beiden anderen sind? Die Vorbereitung insgesamt und die Beachtung des Stoppschilds in der Verhandlung. Also machen Sie den Ball rein. Dazu aktivieren Sie noch einmal den ganzen Körper. Richten Sie sich auf, zeigen Sie Größe und Aktivität, nehmen Sie Ihre Gesprächspartnerin mit. Jetzt ist Rapport wichtig. Sagen Sie Ihrem Gegenüber, dass es jetzt Zeit ist, den Vertrag zu unterschreiben. Wenn Sie die Strategie Ihrer Gesprächspartnerin herausgefunden haben, dann ist es jetzt Zeit, diese nochmal abzuspulen. Sie haben jetzt einen Eindruck bekommen von unserer Leistung und haben gesehen, was wir Ihnen konkret anbieten. Wenn Sie das mit Ihrer bisherigen Lösung und deren Kosten vergleichen, dann stimmen Sie sicher mit mir überein, dass wir Ihnen die beste Lösung an die Hand geben. Darf ich Ihnen also meinen Stift geben, um zu unterschreiben? Oder stellen Sie eine Alternativfrage. Möglicherweise haben Sie schon ein Blankoformular in der Hand. Darf ich jetzt für 1 oder 2 Jahre ankreuzen? Ihre Körpersprache ist jetzt wichtig. Achten Sie darauf, dass Ihr Körper genauso überzeugend ist wie Ihre Stimme und das, was Sie sagen. Jetzt werden Sie aktiv. Legen Sie sich ein Repertoire an Abschlusssätzen zurecht und üben Sie diese. Auch dabei filmen Sie sich am besten und überprüfen Sie Ihre Wirkung. Fangen Sie an mit einem Satz wie: Ich habe schon mal einen Vertrag vorbereitet, den können wir jetzt zusammen ausfüllen. Oder: Wir haben alles fein säuberlich protokolliert, es ist nichts mehr offen. Ich danke Ihnen. In diesem Moment reichen Sie Ihrem Vertragspartner die Hand. Suchen Sie eigene Sätze für sich und schreiben Sie diese auf und üben Sie sie mit Ihrer Kamera. Bei Menschen, die Angst vor der Entscheidung haben, kann auch Druck hilfreich sein, um zum Abschluss zu kommen. Die Angst vor dem Verlust des tollen Angebotes ist möglicherweise größer als die Angst zu unterschreiben. Ich kann Ihnen die Lieferung nächste Woche nur zusichern, wenn Sie jetzt unterschreiben. Der Preis, den ich Ihnen genannt habe, gilt nur, wenn wir uns heute einigen. Wie viel soll ich aufschreiben? Man muss sich nicht in der Mitte treffen. Jetzt nichts mehr verschenken. Es ist keine Abschlusstechnik, wenn man, weshalb auch immer, den Vorschlag macht, sich doch einfach in der Mitte zu treffen. Noch einmal zur Erinnerung. Win-win bedeutet nicht, dass wir den Kuchen in der Mitte teilen. Ein cleverer Verhandler wird es als ein Angebot annehmen und versuchen, mehr zu erreichen. Das ist sehr erfreulich, dass Sie mir bis auf entgegenkommen. Damit sind wir einer möglichen Einigung doch ein ganzes Stück näher gekommen. Vielen Dank für diesen Schritt in die richtige Richtung. Vom Abschluss sind Sie damit erstmal wieder weit weg. Denn jetzt geht es erneut um den Preis. Und jetzt ist eine Runde Feilschen angesagt. Fassen wir zusammen. Um den Abschluss einzuleiten, ist es hilfreich, die Entscheidungsstrategie des Verhandlungspartners zu kennen und zu bedienen. Man kann Teillösungen und Paketlösungen vereinbaren, Häppchen für Häppchen zu eigenen Gunsten heraushandeln und dem Verhandlungspartner die Karotte vor die Nase halten. Am Ende gilt es, mit Nachdruck den Abschluss einzufordern und Widerstände und Einwände gekonnt aus dem Weg zu räumen.